1. David versa melti ernu die gesamte elite Israels, insgesamt 30.000 Orzelisen manner, im ein bedutend religios aufgab zu erfüllen. 2. Gemeinsam imit seinem gesamten Gefolge begab sich nach Bala in Juda, von dort die Bundeslade Gott zu holen, die nach dem Namen des Herrn der Herrscheren benannt ist, der über den Cherubim thront. 3. Sie platzierten die Bundeslade auf einem neuen Wagen und transportierten sie aus dem Haus Abinadabs auf dem Hügel, wo bei dessen Son, USA und Achjo, das Gespann lenkten. 4. Warend sie die Lade aus dem Haus Abinadabs führten, begleitet USA den Wagen unmittelbar, warend Achjo der Bundeslade vorentritt. 5. David und das gesamte Haus Israel feierten Ausgelassen vor dem Herrn, in dem sie Sangen und Instrument y Zithen, Harfen, Pauken, Schellen und Zimbeln einsetzten. 6. Als sie die 10 von Nation erreichten, streckte USA seine Hand aus und hielt die Bundeslade fest, da die Rinder stolperten und den Wagen ins Wanken brachten. 7. Aufgrund dieser unbefugten Handlung entbrannte der Zorn des Herrn gegen USA, so dass Gott in an Ort und Stell bestraft und neben der Bundeslade starb. 8. David war tief erschüttert über diesen plötzlichen Ausbruch des gottlichen Zorns gegen USA, weshalb man diesen Ort bis zum heutigen Tag Perez USA nennt. 9. An jenem Tag überkam David ein groß Furcht vor dem Herrn und fragte sich besorgt, why die Bundeslade unter diesen Umständen Gemmels zu im Gelangen kon. 10. Infolgedessen entscheid David, die Lade nicht direkt in die Stadt David zu überführen, sondern ließ sie stattdessen in das Haus von Obadiedem, einem Mann aus Gat, bringen. 11. Die Bundeslade verblieb 3 Monate lang im Haus von Obadiedem, woraufhin der Herr in und seinen gesamten Haushalt sichtlich segnet. 12. Sobald David berichtet word, dass der Herr das Haus Obadiedems wegen der Bundeslade gesegnet hat, holte sie volle Freude aus dessen Haus hinauf in die Stadt Davids. 13. Sobald die Träger der Bundeslade sechsreich gegangen waren, ließ David als Zeichen der Verehrung einen Steier und ein Mastkalb opfern. 14. David selbst tanzte mit volle Hingabe vor dem Herrn, wo bei er lediglich ein einfaches priesterliches Gewand aus Leinen trug. 15. So brachten David und das gesamte Volk Israel die Bundeslade unter lautem Jubel und dem Schallen von Hornen hinauf nach Jerusalem. 16. Als die Bundeslade in die Stadt Davids einzog, beobachtet Michael, die Tochter Sauls, das Geschehen vom Fenster aus und empfand Verachtung für David, als sie in vor dem Herrn springen und tanzen sah. 17. Nachdem sie die Laden ihren Wortsehenen Platz in dem Zelt gestellt hatten, das David errichtet hat, brachte dem Herrn Brandopfer und Friedensopfer dar. 18. Nach Abschluss der Eifferzeremonien segnet David das Versammeltevolk im Namen des Herrn der Heerscheren. 19. Zudem verteilten die gesamte Menge Israels, so wollen Männer als Orchen Frauen, Jewels einen Fladen brot, ein Stück Fleisch und einen Traubenkuchen, Bever allen ihr Hauser Zurück Kurten. 20. Als David Heinkot, sein Igene Family zu segnen, trat im Michalent gegen und kritisiert in Spottisch Darfer, das sich vor den Augen der Dianrinnen y ein gewöhnlicher Mann entblost habe. 21. David entgegnet Jedok, das sein Tans vor dem Herrn geschehen sei, der in Anstell ihres Vaters und dessen Family zum Herrscher über das Volk Israel erwollt habe. 22. Klart weiter, das berit sei, sich noch mehr zu ernidrigen und in seinen eigenen Organ gering zu erscheinen, doch bei den Dianrinnen word gerade de Dirch Anerkennung finden. 23. In Folge Diocese Konflikts und ihre Verachtung blieb Michael, die Tochter Sauls, bis zu ihrem Tod Kinderlos.